Als der Bischof von Liverpool in der Kirche von Ditton Hall dann wirklich mich und 12 Mitscholastiker im Juli 1886 zu Priestern weihte, da hatte der Glaubenszweifel fast schon mein ganzes Inneres erfasst, und in einem nicht zu beschreibenden Zustande ließ ich die Zeremonien der Priesterweihe über mich ergehen. Vergebens hatte ich meinen Seelenführern die Not meiner Seele geklagt. Stets hieß es, es ist der Teufel, der sie versucht, lassen sie alles unbeachtet. Was habe ich gelitten, als ich wenige Tage nach der Priesterweihe im alten Schlosse meiner Vorfahren in Blühenbeck, wohin mich meine Oberen geschickt hatten, vor meiner ganzen Familie, Mutter, Geschwister, sonstige Verwandte, mein Primitz feierte, das heißt, die erste Messe las. Noch am Abend vorher und am Morgen, unmittelbar vor Beginn der Messe, war ich zum alten Pater Oswald, der zufällig auch in Blühenbeck war und dem ich damals Vertrauen schenkte, geeilt und hatte ihm unter bitteren Tränen, es waren wahrhaft tragische Tränen, meine Gewissensängste geschildert. Auch er hatte nur den Hinweis auf den Teufel. So trat ich in der Tat vom Teufel getrieben an den Altar und verwandelte Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi. 6 volle Jahre habe ich die Last dieses Priestertums mit stetig sich steigernder Beklemmung getragen. Trotzdem suchte ich selbst die schwersten, mit dem Dogma von Christi Gegenwart zusammenhängenden Pflichten des Priesters zu erfüllen. Dafür nur ein, aber sehr markantes Beispiel. Aus der Lehre der Kirche folgt als Pflicht für den Priester, dass, wenn er wahrnimmt, dass konsekrierte Hostien vielleicht durch Feuchtigkeit im Tabernakel oder wegen anderer Ursachen zersetzt zu werden beginnen, er sie genießen soll, falls er nicht sicher ist, dass sie schon ganz zersetzt sind und somit Christus nicht mehr in ihnen gegenwärtig ist. Als ich eines Morgens in einer Pfarrei, wo ich wie so oft priesterliche Aushilfe leistete, vor Lesung meiner Messe Beichte hörte, bekannte eine Frau, sie habe soeben bei Empfang der Kommunion die Hostie nicht hinuntergeschluckt, weil der Gedanke, auch die Geschlechtsteile Christi zu verschlucken, ihr zu fürchterlich gewesen sei. Die Hostie habe sie in ihr Gebetbuch gespuckt, dort befinde sie sich noch. Nachdem ich vergebens versucht habe, sie zum Genießen der Hostie zu bewegen, schien mir nichts übrig zu bleiben, als die ausgespuckte Hostie selbst zu genießen. Ich sagte der halb Verzweifelten, sie möge beim Herausgehen aus dem Beichtstuhle das Gebetbuch mit der Hostie zurücklassen. Aus dem Gebetbuche nahm ich dann die von Speichel durchtränkte, zu breiiger Masse zusammengedrückte Hostie und schluckte sie zusammen mit der Hostie, die ich in der Messe, die ich gleich darauf las, konsekrierte, herunter. Aus diesem Vorfall erhellt auch, welche Verheerungen unter den Gläubigen angerichtet werden, wenn der fromme, aber unbestimmte Glaube an die Gegenwart Christi in der Hostie verdrängt zu werden beginnt, durch die Erkenntnis des Dogmas. Auch noch 2 andere Grundlehren des römisch-katholischen Glaubens gerieten während meines Theologiestudiums ins Wanken. Die Lehre von der Dreipersönlichkeit Gottes und die Lehre von der Erbsünde. Die Trinitätslehre ist Widersinn mit buddhistisch-hellenistischen Anklängen, das Dogma von der durch den Sündenfall Adams und Evas verursachten Erbsünde ist gleichfalls Widersinn, verbunden mit anthropomorphen und rohen Vorstellungen. Lange hat es gebraucht, bis ich zu solcher Erkenntnis mich durchrang. Nachdem sie mir aber einmal aufgegangen war, wurde und blieb es mir unverständlich, dass nicht jeder klar und religiös denkende Mensch beide Lehren von sich tut. Ein Eingehen auf diese urchristlichen Dogmen und die Klarlegung ihrer Widersinnigkeit liegt außerhalb des Rahmens meines Buches. Es genügt festzustellen, dass Trinitäts- und Erbsündelehre für mich auch Ausgangspforten wurden, durch die ich aus ultramontan jesuitischer Nacht und Gebundenheit hineinschritt in Licht und Freiheit. Noch eine Besonderheit des Scholastikats und überhaupt des ganzen Jesuitendaseins ist zu erwähnen. Der Jesuitenscholastiker wird in völliger Unwissenheit gehalten über Geschichte und Geschicke seines eigenen Ordens. Dass es innerhalb des Jesuitenordens große Übelstände gegeben hat, weiß er nicht, darf er nicht wissen. Was er hört, ist Lob und Verherrlichung. Was ihm gezeigt wird, ist nur Licht, kein Schatten. So lebt er dahin in gänzlicher Ahnungslosigkeit über das Tatsächliche. Mit dem festen Glauben an die Überirdischkeit des Ordens, an das fast Göttliche seiner Einrichtungen ist er eingetreten. Dieser Wahnglaube wird in ihm lebendig gehalten. Es mag hingehen, dass Angriffe der Gegner ihm nicht zu lesen gegeben werden, obwohl die Verheimlichung nicht zeugt von Ehrlichkeit und Vertrauen. Aber auch mahnende und warnende Stimmen aus dem Orden selbst, die, wie wir gelesen haben und noch sehen werden, in jedem Zeitabschnitte sich vernehmlich machten, dürfen nicht an sein Ohr dringen. Er hört nur die schwülstigen, ruhmrednerischen, offiziellen Geschichten des Ordens, die Geschichten aber keine Geschichte sind. Ich bin überzeugt, selbst die Aufhebung des Ordens durch Clemens XIV. Würde verheimlicht, wenn es möglich wäre. Da es nicht möglich ist, wird sie als eine Verirrung des Papstes hingestellt. Für die geflissentliche Aussperrung geschichtlicher Wahrheit, gerade in Bezug auf die Aufhebung, kann ich aus eigener Erfahrung ein grelles Beispiel anführen. Als ich in Blühendeck einmal das Amt des Vorlesers bei Tische versah, gab mir der Rektor, der Jesuit Miller, den soeben erschienenen dritten Band der Döllingerschen Beiträge, in dem die Denkwürdigkeiten des Jesuiten Cordara enthalten sind, mit dem Bemerken, die Denkwürdigkeiten sollen bei Tische vorgelesen werden, ich solle sie deshalb präparieren, das heißt, mich mit ihrem Inhalte vertraut machen. Kaum eine halbe Stunde später, ich hatte noch nicht Zeit gefunden, in das Buch hineinzusehen, werde ich zu dem Sozius des Provinzial, dem Jesuiten Kurte, gerufen, der mir im Auftrage des Provinzials mitteilt, die Denkwürdigkeiten Cordaras würden nicht vorgelesen, ich solle das Döllingersche Buch wieder zum Rektor bringen. In sichtlicher Verlegenheit empfing mich der Rektor, murmelte etwas von einem Irrtume, der unterlaufen sei, und nahm das ominöse Buch wieder an sich. Cordara hat, wie wir wissen, mit großer Liebe zu seinem Orden, aber freimütig über die Ursachen der Aufhebung des Jesuitenordens geschrieben. Die offene Anerkennung von Missständen durch einen so hervorragenden Jesuiten wie Cordara durften wir Scholastiker nicht erfahren. Es geht den Jesuiten wie den meisten ultramontanen Katholiken, was sie nicht hören von den furchtbaren religiösen, politischen und sozialkulturellen Sünden und Schandtaten des Papsttums, so hören auch die Jesuiten nichts von den großen Fehlern und Mängeln ihres Ordens. Und wie Hunderte, ja Tausende von Büchern und Schriften den niemals durch Flecken getrübten Glanz der Göttlichkeit über und um das Papsttum verbreiten, so verbreiten den gleichen Glanz schier unzählige Jesuiten um ihren Orden. Lobhudeleien, die von der Wahrheit Sonnenweiten entfernt sind, bilden die tägliche Nahrung der Jünger Loyolas. Solange der Jesuit dies künstlich erzeugte Licht für echtes Licht der Geschichte hält, kommt er sich selbst schlecht, verderbt vor, wenn er an der Vortrefflichkeit seines Ordens zweifelt und die ihm in Fleisch und Blut übergegangene Theorie von der Teufelsversuchung wendet er rücksichtslos und mit Erfolg auf sich an, so oft eigene Vernunft und natürliches Erkennen ihre Stimmen erheben. Meistens sind es Zufälligkeiten, die einigen wenigen die Augen öffnen und für sie der Dinge Wirklichkeit schauen lassen. Von den Zufälligkeiten, die bei mir den Vorhang zerrissen, berichte ich weiter unten. Heute scheint es mir unverständlich, dass ich jahrelang in solcher Vertrauensseligkeit habe dahinleben können. Damals waren Vertrauensseligkeit und blindnaiver Glaube die Luft, die ich und meine Mitscholastiker atmeten. Es ist eines der schlimmsten unter den vielen Verbrechen, die der Orden an seinen Mitgliedern begeht, dass er ihnen nicht nur die Wahrheit über seine Geschichte verbirgt, sondern geschichtliche Unwahrheit ihnen vortäuscht.